Den Genossen Kim Jong-un widmete der nationale Vorsitzende der Partei für Gedeihen und Fortschritt Nigerias, Goodwill Nnaji, ein Geschenk. Der nigerianische Parteiführer übergab am 7. Januar dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVK in Nigeria, Jong Yong-chol, das Geschenk für Kim Jong-un.